Kapitel 5. 15. August. Der Blick von der Terrasse auf die Fulda ist schön. Ein angenehmer, kühler Wind erfrischt die Gäste. Vögel erfreuen sich an Speiseresten. Aus dem Schwimmbad, das ein paar hundert Meter weit entfernt ist, hört man das Lachen von Badegästen. Patrick Reich ist es gelungen, in der Nähe von Jürgen von der Aue Platz zu nehmen. Er bestellt einen Apfelsaft. Wenn er arbeitet, trinkt er keinen Alkohol. Er würde gerne etwas essen, aber er weiß nicht, ob die Zeit dafür reicht. Er beobachtet das Paar. Er versucht zu verstehen, was die beiden sagen. Ohne Erfolg. Er tut so, als ob er telefoniert. Er fotografiert mit seinem Handy Jürgen von der Aue mit der Frau. Mehr kann er im Moment nicht tun. Er schaut wieder in Richtung Fulda. Patrick genießt die Atmosphäre um sich herum. Er bestellt einen zweiten Apfelsaft. Plötzlich wird die Unterhaltung zwischen von der Aue und der Frau mit dem Strohhut lauter. Patrick konzentriert sich. Jetzt kann er einige Sätze verstehen. »Du weißt genau, dass die Situation für mich nicht einfach ist«, hört er den jungen Politiker und Geschäftsmann sagen. »Immer wieder muss ich an den 26. Juli denken. Der Tag geht mir nicht aus dem Kopf. Besonders schlimm ist es nachts. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich habe Albträume.« Jürgen von der Aue schweigt. Er wischt mit einem Taschentuch Schweiß von seiner Stirn. Patrick überlegt, was das alles zu bedeuten hat. Könnte es sein, dass... Er wird in seinen Gedanken unterbrochen. »Du musst mir mehr Zeit lassen, alles zu regeln. Bitte denke auch an meine Karriere.« Die Stimme von Jürgen ist leiser geworden, fast müde. Die Frau redet auf ihn ein. Dabei fasst sie die Hände von Jürgen an. »Nein und nochmals nein. Ich lasse mich nicht von dir unter Druck setzen, erpressen schon gar nicht«, sagt Jürgen von der Aue mit fester Stimme. »Mit Gewalt erreichst du nichts bei mir.« Die Frau wird weiß im Gesicht. Sie schaut Jürgen an, aber sie sieht ihn nicht. Auf einmal sieht sie älter aus, als sie wirklich ist. Er steht auf, legt Geld auf den Tisch und verlässt die Gaststätte. Allein. Patrick Reich, Privatdetektiv, folgt ihm. Es ist 20:30 Uhr. Die Sonne färbt den Himmel rot.